fürchte sie nicht. Irgendwann, da zerstört sie dich. Sie bringt den Tod, doch du fürchtest sie nicht. Irgendwann, da zerstört sie dich. Die Nächte mit ihr waren dunkel und geil. Sie wollte deine Seele, doch du brauchtest sie noch. Die Nächte mit ihr waren dunkel und geil. Sie wollte deine Seele, doch du brauchtest sie noch. Sie bringt den Tod, doch du fürchtest sie nicht. Irgendwann, da zerstört sie dich. Sie bringt den Tod, doch du fürchtest sie nicht. Irgendwann, da zerstört sie dich. Ja.